Wien 2, Schmelzgasse 9. Adele Kehlmann-Presser war die Schwester unseres Vaters, unsere liebe Tante Adele. Sie wurde in den 1880er Jahren in Semjonow geboren, einem Dorf in Ostgalizien, heute Ukraine. Sie war das vierte Kind der einzigen jüdischen Familie im Dorf. Ihre Mutter Esther betrieb ein Lebensmittelgeschäft und die Familie hatte kein Geld, um ihren Töchtern eine Mitgift zu geben. Adele war eine hübsche und lebhafte junge Frau und brannte nach Deutschland durch. Sie heiratete einen nichtjüdischen Deutschen und lebte jahrelang mit ihm in Plauen. Als sie in den 1930er Jahren starb, kam sie zu uns nach Wien. Sie heiratete David Presser, einen Ingenieur und pensionierten Beamten. Sie wohnten nahe der Rotundenbrücke, nicht weit von unserer Wohnung auf der Weißgerberlände. Im Sommer 1938 wurden wir aus unserer Wohnung ausgewiesen und zogen in die Schmelzgasse 9. Als wir Wien im April 1939 Richtung Belgien verließen, zogen Tante Adele und Onkel David in unsere Wohnung. Onkel David starb noch in diesem Jahr und Tante Adele blieb, bis sie 1942 nach Lodz deportiert wurde. Wir erinnern uns an Tante Adeles einzigartigen Akzent, ihre komische deutsche Ausdrucksweise und ihre überschwängliche Persönlichkeit. Sie war oft bei uns und kam regelmäßig zum Abendessen am Beginn des Sabbat. Wir waren immer gern mit ihr zusammen. Esther Kehlmann-Tickton, Washington, D.C., Herbert Kehlmann, Cambridge, Massachusetts.